ganze Nacht ich allein, so fern von dir und denke dein. Ich seh dich, wie ich Abschied nahm und deinem letzten Kuss gegab. Du sagtest mir auf Wiedersehen. Ich sah in deinen Augen Tränen stehen. Bei uns zu Haus löscht Mutter jetzt die Lampen aus und schließt die Augen zu zur guten Ruhe. Bei uns zu Haus, dort wohnt mein Herz ja ein Jahr aus, wo meine Wiege stand, mein Heimatland. Und wenn ich wiederkehr, wird alles mein sein. Ich werde nimmermehr wie heut allein sein. Bei uns zu Haus löscht Mutter jetzt die Lampen aus und schließt die Augen zu, zur guten Ruhe. Wird alles mein sein. Ich werde nimmermehr wie heut allein sein. Bei uns zu Haus löscht Mutter jetzt die Lampen aus und schließt die Augen zu, zur guten Ruhe.